بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Al-Hafidh Al-Hakami رحمة الله عليه mit der 39. Frage. Die heißt, was ist der Beweis, dass der Iman von einer Person zu der anderen variiert, also sich verändert? In der Frage 38 hatten wir das Thema, dass der Glaube, der Iman, zunimmt und abnimmt. Und das ist die Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Und eine Kategorie, die eigentlich dazugehört, was natürlich dann auch selbstverständlich ist, wenn man das Zunehmen und Abnehmen vom Iman verstanden hat, ist, dass der Iman von der einen Person zur anderen Person sich verändert natürlich. Der eine macht natürlich mehr Taten, der andere hat mehr Gottesfurcht, der andere fastet mehr, der andere gibt mehr Spenden, der andere hat diese Taten mehr und so weiter. Und dementsprechend ist dann der Iman von den anderen Personen oder von einer anderen Person größer als von der anderen Person. Also der Iman variiert sozusagen. Und der Autor bringt hier drei Verse und zwei Hadithe als Beweisgrundlage dafür. Und zwar aus der Surat Al-Waqi'ah bringt er den Abschnitt, wo es um die drei Kategorien geht. Und zwar die Leute des Rechten und die Leute des Linken und die Vorausgeeilten. Die kann man sehr schön nachlesen. Die ersten 30, 50 Verse von Surat Al-Waqi'ah, das ist die Sure 56, kann man sich das schön durchlesen, wo Allah subhanahu wa ta'ala selbst die Frage stellt und dann beantwortet, was sind die Leute des Rechtens, was sind die Leute des Linken, wer sind die Vorausgeeilten und dann, wer sind sie, was bekommen sie, was ist ihr Lohn, wird alles aufgezählt. Und das hat er hier Rahmatullahi alayh gebracht. Ein anderer Vers, der auch sehr, sehr schön ist, wo auch das Ganze noch verdeutlicht, ist aus Surat Fatir, Vers 32, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, hierauf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten zum Erbe. Mancher von ihnen tut sich selbst Unrecht. Ja, mancher, der macht der verlässt vielleicht das Gebet und er achtet nicht so drauf, ist vernachlässigt. Er tut sich selbst Unrecht, indem er die Pflichten nicht einhält und indem er Haram begeht vielleicht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, mancher von ihnen zeigt ein gewaltiges oder ein gemäßigtes Verhalten. Der andere ist normal, macht seine Standardsachen, die Pflichtsachen erfüllt er, die verbotenen Sachen versucht er sich davon fernzuhalten. Und ist ein gemäßigtes Verhalten, Standard, 0815, aber es genügt ihm, also mittelmäßig sozusagen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und manch einer von ihnen geht mit den guten Dingen in Allahs Verraubnis. Also die Übersetzung hier ist ein bisschen mager, denn im Koran heißt es, وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ. Und einige von ihnen, manch einer von ihnen, eilt voraus in guten Taten. Eilt voraus in guten Taten. Ich merke schon, in der deutschen Übersetzung werden die ganzen Verse mit eingebracht, aber im Original sind nur die Stellen entnommen von den Versen, von den jeweiligen Versen, die hier dazu passen. Und das ist natürlich passender. Und vielleicht sollte man das in Zukunft beachten, wenn man Übersetzungen macht, dass man natürlich das genauso übersetzt und die Originale so lässt, wie sie sind. Das ist eine kleine Nasiha für die Leute, die übersetzen. Und na'am, also es gibt drei Leute, die hier, drei Kategorien, die wieder aufgezählt werden. Leute, die sich selbst Unrecht tun. Denn alles, jede Sünde, die man tut oder jede Pflicht, die man unterlässt, ist eine Sünde, ist ein Unrecht für sich selbst. Und Leute, die gemäßigt sind, die mittelmäßig sind, denen passt es so. Und andere Leute, die sich beeilen in guten Taten, die sich Mühe geben. Und diejenigen natürlich, die sich beeilen, sind nicht gleich wie die Mittelmäßigen und wie diejenigen, die sich selbst Unrecht tun. Und dementsprechend schwankt oder sinkt oder steigt auch ihr Iman. Und der Autor bringt hier auch Hadithe, die mit dem aus dem Höllenfeuer herauskommen zu tun haben, wo es heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagen wird, hol meine Diener raus, oder er wird zum Propheten sagen, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fürsprache eingelegt hat, und er wird dann sagen, ja, hol die Leute raus, die ein Gerstenkorn an Iman im Herzen haben, dann einen halben und so weiter und ein Stäubchen an Gewicht hatten, und aber alles mit guten Vorsätzen, mit Iman. Und Iman ist immer mit Taten verbunden. Ob die Taten jetzt mit Hand kommen oder mit den Herzen kommen, das ist erstmal unwichtig, wobei beide natürlich wichtig sind, aber es wird eben auch die Taten der Herzen gezählt. Und deswegen kommen auch die Leute, die La ilaha illallah im Herzen hatten und gute Vorsätze hatten oder gute Absichten hatten, werden inshallah ta'ala mit Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis rausgeholt. Aber hier geht es darum, dass man versteht, dass selbst hier bei diesen kleineren Abständen von Iman, die kleinsten sozusagen, gibt es trotzdem Unterschiede. Das sind Leute immer unterschiedlich. Und deswegen gibt es auch die unterschiedlichen Stufen, je nachdem, wer was getan hat, wie sein Iman war. Dementsprechend kommt er in die höheren oder niedrigeren Stufen. Also die Beweisgrundlage dafür ist natürlich ganz viel. Und ich denke, die Sache ist auch klar und logisch, dass jemand, der mehr tut, jemand, der mehr Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, sein Iman stärker ist und höher ist als jemand, der das Gebet vernachlässigt oder vielleicht sogar Sünden begeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen sein, die einen hohen Iman haben. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.